Good morning, good morning, good morning, good morning, and another 5 times good morning to you. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen und noch 5 weitere guten Morgen für euch. It's so good to serve you people every day. Es ist so gut, euch jeden Tag zu dienen. So wonderful to hear feedbacks of lives changed and people more passionate for Jesus. So wunderbar, von veränderten Leben zu hören und von Menschen, die noch leidenschaftlicher für Jesus geworden sind. You know, everything about God is holy. Alles an Gott ist heilig. And he's separated, he's God himself, he's not part of the system of this world. Er ist abgesondert, er selbst ist Gott, er ist nicht Teil des Systems dieser Welt. And we need to understand that. Das müssen wir verstehen. So, because God is holy, that's why he wants us to be holy, because we have his nature. Weil Gott heilig ist, will er auch, dass wir heilig sind, weil wir seine Natur haben. No, if we carry his DNA, we can't live with a different DNA, the one of this world. Wenn wir seine DNA in uns tragen, können wir nicht mit einer anderen DNA, der DNA dieser Welt, leben. Now, Peter brings a very serious application here. Petrus nennt hier eine sehr ernstzunehmende Umsetzung. In verse 17 he says, in Vers 17 sagt er, since you call on him as your heavenly father, da ihr ihn als euren himmlischen Vater anruft, the impartial judge who judges according to each one's work, den unparteiischen Richter, der nach den Werken eines jeden richtet, live each day with holy awe and reverence throughout your time on earth. Lebt jeden Tag eurer Zeit auf der Erde mit heiliger Ehrfurcht und Ehrerbietung. Ah, Reinhard, you have told us. Ach, Reinhard, du hast uns gesagt. That God will never punish us for our sin because the punishment was put upon Jesus Christ. Dass Gott uns niemals für unsere Sünde bestrafen wird, weil die Strafe auf Jesus Christus gelegt wurde. Now, why are you telling us here that we're going to be judged for what we do? Warum erzählst du uns jetzt, dass wir für unsere Taten gerichtet werden? Well, there is a different thing between this and being punished. Nun, es gibt einen Unterschied zwischen dieser Aussage und der Bestrafung. You know, the punishment for all of your sin has been placed in Jesus Christ, so you will go to heaven. Die Strafe für all deine Sünden wurde auf Jesus Christus gelegt, deshalb wirst du in den Himmel kommen. If you believe that in your heart, your sins will be forgiven. Wenn du das in deinem Herzen glaubst, werden dir deine Sünden vergeben. Peter obviously is not talking about here of punishment for sins. Petrus spricht hier offensichtlich nicht von der Bestrafung für Sünden. Because if he would talk about it, he would contradict himself in what he said about the great salvation. Denn wenn er darüber sprechen würde, würde er sich selbst und dem, was er über die große Errettung gesagt hat, widersprechen. Our great salvation is so amazing that the angels would love to see it and can't. Unsere wunderbare Errettung ist so großartig, dass die Engel sie gerne sehen würden und es nicht können. But there is a great danger. Aber es besteht die große Gefahr. In forgetting that God is also a very impartial judge. Dass wir vergessen, dass Gott auch ein sehr unparteiischer Richter ist. Now, Paul makes this very clear, the same thing that Peter makes clear here. Paulus macht das sehr deutlich, genau wie Petrus hier. And when Paul says that the crown of righteousness will not be for everybody. Und wenn Paulus sagt, dass die Krone der Gerechtigkeit nicht allen zuteil wird, but only those who live right, who love the return of Jesus Christ, sondern nur denen, die gerecht leben und die Wiederkunft Jesu Christi lieben, he uses a very, very similar expression. Verwendet er einen sehr, sehr ähnlichen Ausdruck. He says God the righteous judge. Here Peter says God the impartial judge. Er sagt Gott der gerechte Richter. Hier sagt Petrus Gott der unparteiische Richter. Think. Überleg mal. If your punishment for all of your sins have been paid by Jesus Christ, wenn deine Strafe für all deine Sünden von Jesus Christus bezahlt worden ist, it would be very, very unjust if God would punish you again. Wäre es äußerst ungerecht, wenn Gott dich noch einmal bestrafen würde. But look at this other side of the coin. Aber schau mal auf die Kehrseite der Medaille. If God has given every single one of his children the same DNA, wenn Gott jedem einzelnen seiner Kinder dieselbe DNA gegeben hat, the same salvation, dasselbe Heil, the same heavenly hope and future, dieselbe himmlische Hoffnung und Zukunft, And one of them throughout his whole life lives totally selfishly and the other one for Jesus. Und einer von ihnen sein ganzes Leben lang völlig egoistisch lebt und der andere für Jesus. Would God be just if both have the same reward? Wäre Gott gerecht, wenn beide den gleichen Lohn bekämen? Of course not. Nein, natürlich nicht. So in my understanding, Peter here is not talking about punishment. Nach meinem Verständnis spricht Petrus hier nicht von Strafe. But he's talking about God will treat all of his children just in how they live their lives on earth. Sondern davon, dass Gott alle seine Kinder so behandeln wird, wie sie ihr Leben auf der Erde lebten. See, he doesn't punish you, but he does judge you fairly. Er bestraft nicht, aber er urteilt gerecht über dich. And this is something that some Christians don't like, so they want to reject it. Das gefällt einigen Christen nicht und sie lehnen das ab. But in my understanding, they paint a wrong picture of the loving God. Nach meiner Auffassung zeichnen sie ein falsches Bild vom liebenden Gott. They paint a picture of a loving God who is also unjust by treating everybody equal. Sie malen ein Bild von einem liebenden Gott, der auch ungerecht ist, weil er alle gleich behandelt. You know, if I just think. Stell dir mal vor. If I'm a father, ich bin ein Vater. And one child puts an effort into pleasing me. Und ein Kind gibt sich Mühe, mir zu gefallen. And the other child doesn't care about any single thing. Und das andere Kind kümmert sich um überhaupt nichts. Breaks every toy I give. Es zerbricht jedes Spielzeug, das ich ihm gebe. Treats everything with disrespect. Und behandelt alles mit Geringschätzung. I would not give the same toys to those two children equally. Ich würde diesen beiden Kindern nicht das gleiche Spielzeug geben. I don't think that would be just. Ich glaube nicht, dass das gerecht wäre. One of them destroys the toys that I buy with my hard-earned money and the other one treats them carefully. Why would I be so unjust and give both of them the equal reward? Eines von ihnen zerstört die Spielsachen, die ich mit meinem hart verdienten Geld kaufe, und das andere geht sorgsam mit ihnen um. Warum sollte ich so ungerecht sein und beiden die gleiche Belohnung geben? They would both be my children. Sie sind beide meine Kinder. But I would have to judge them justly. Aber ich müsste sie gerecht beurteilen. And here Peter reminds us that our works are very important when we stand before God, the impartial judge. Und hier erinnert uns Petrus daran, dass unsere Werke sehr wichtig sind, wenn wir vor Gott, dem unparteiischen Richter, stehen. This should not intimidate us, this should inspire us. Das sollte uns nicht einschüchtern, sondern uns inspirieren. Therefore Peter draws the conclusion. Deshalb zieht Petrus eine Schlussfolgerung. Live each day with holy awe and reverence throughout your time on earth. Lebt jeden Tag eure Zeit auf der Erde mit heiliger Ehrfurcht und Ehrerbietung. This has helped me many times. Das hat mir schon oft geholfen. Many times when the pressure of people come upon me to do certain things. Oftmals, wenn der Druck von Menschen auf mich kommt, bestimmte Dinge zu tun. I calm my heart. Beruhige ich mein Herz. And I say to myself. Und sage zu mir selbst. At the end of my life, I give account before God, not before people. Am Ende meines Lebens lege ich Rechenschaft vor Gott ab, nicht vor den Menschen. And he will judge me justly. Und er wird mich gerecht beurteilen. So live your life here in this holiness, understanding that at the end of the day you stand before a righteous judge. Deshalb lebe dein Leben hier in dieser Heiligkeit mit der Erkenntnis und dem Wissen, dass du letztendlich vor einem gerechten Richter stehen wirst. Not to punish you. Nicht um dich zu bestrafen. But to either reward you or have no reward depending on how you lived your life. Sondern um dich entweder zu belohnen oder keine Belohnung zu geben, je nachdem, wie du dein Leben gelebt hast. See you tomorrow. Bis morgen.